Die griechische Frage Sine Ira et Studio. Im Herbst und Winter 2009/10 herrschte über die finanzielle Situation Griechenlands lange Zeit große Unsicherheit. Das Statistische Amt der EU, Eurostat, hatte Schwierigkeiten, aus Griechenland zuverlässige Zahlen zu erhalten. Delegationen brachen auf, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Die Unruhe an den Märkten stieg, der Zinsabstand griechischer Anleihen gegenüber Bundesanleihen wuchs. Ich saß damals im Vorstand der Bundesbank, zuständig für EDV und Risikocontrolling, und bemühte mich, an die jeweils aktuellen Zahlen zu kommen. Das war nicht einfach. Die volkswirtschaftliche und die statistische Abteilung unterstanden beide Bundesbankpräsident Weber, und er hütete den Zugang zu ihnen recht eifersüchtig. Aus der im November 2009 neu gebildeten Bundesregierung kamen widersprüchliche Signale. Der neu ins Amt gekommene Bundesfinanzminister Schäuble fiel über weite Strecken durch Krankheit aus, äußerte sich aber vom Krankenbett aus immer wieder zur Griechenland-Krise, durchweg mit dem Tenor, dass eine Insolvenz oder wie immer gearteter Zahlungsausfall Griechenlands nicht in Frage käme und man irgendwie helfen müsse. Damit schürte er sehr früh Erwartungen in der Politik und an den Kapitalmärkten für ein Rettungsprogramm und schränkte damit die Breite künftiger Entscheidungsmöglichkeiten frühzeitig ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel dagegen hielt sich lange Zeit bedeckt. Im Vorstand der Bundesbank diskutierten wir den Fall Griechenland, seine Implikationen für den Euro und das weitere Vorgehen im Verlauf des Winters immer wieder. Und zwar mit einer für dieses Gremium ansonsten ungewohnten Intensität. Axel Weber hielt sich dabei bedeckt. Da Schätzungen aus den zuständigen Abteilungen der Bundesbank, sofern vorhanden, im Vorstand nicht vorgelegt wurden, legte ich Anfang März 2010 für mich eine Tabellenkalkulation mit einer Haushaltsprojektion für Griechenland an. Ausgangspunkt der Projektion war der jeweils aktuelle, wechselnde Erkenntnisstand über das vorläufige Ist des Jahres 2009 gemäß den Zahlen von Eurostat. Dieses Verfahren hatte sich für mich im Laufe meines Berufslebens vielfach bewährt. So hatte ich 1984 im Bundesfinanzministerium die Konsolidierung der Deutschen Bundesbahn zumindest intellektuell in den Griff bekommen. So hatte ich Anfang 1991 den Schuldenaufbau und den Zuschussbedarf der Treuhandanstalt ziemlich exakt vorausgeschätzt. So hatte ich 1992 das langfristige Gerüst für den Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz erstellt und mit exakt so einer Tabelle begann ich 2002 in Berlin die erfolgreiche Konsolidierungsstrategie für den Berliner Landeshaushalt. Im Verlauf der Monate März und April beschickte ich diese Projektion mit wechselnden Annahmen. Ergebnis: Selbst bei entschiedener und erfolgreicher Konsolidierung würde es, genau wie in Berlin, Jahre dauern, bis allein das Primärdefizit des griechischen Staatshaushalts, also das Defizit ohne Berücksichtigung der Verschuldung, abgebaut war. Während dieser Zeit würden der Schuldenstand und damit die Zinsbelastung munter weiter steigen. Erst bei einem Schuldenstand von 140-190% des BIP würde es eine Stabilisierung geben. Bei nicht ganz so optimistischen Annahmen nicht einmal das. Für 2011 hatte ich damals einen Schuldenstand von 140% des BIP geschätzt. Tatsächlich wurden es 163%. Allein um die Schuldenstandsquote auf diesem Niveau zu stabilisieren, würde ein mittelfristiger Primärüberschuss des Haushalts, also ein Überschuss vor Zinsen und Tilgung, von jährlich 5% notwendig sein. Wollte man bis 2020 den Schuldenstand wieder auf 100% des BIP zurückführen, also auf das Niveau zu Beginn der Währungsunion, dann würde dies Jahr für Jahr einen Primärüberschuss des griechischen Staatshaushalts von 11,5% des BIP erfordern. Dies ist historisch über längere Zeit noch nie gelungen. Auch der Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung meint deshalb, Griechenland habe ein eindeutiges Solvenzproblem. Da sich die Verschuldung des griechischen Staates wegen des riesigen Leistungsbilanzdefizits fast ausschließlich im Ausland vollzieht, könnte eine gesamte Konsolidierung des Staatshaushalts und der Volkswirtschaft nur gelingen, wenn Griechenland einen Außenhandelsüberschuss in Höhe der jährlichen Zinszahlungen des Staates also von 7% des BIP haben würde. Ein jährlicher Nettotransfer ins Ausland in solcher Höhe wäre allenfalls vergleichbar mit den Reparationsforderungen, die der Vertrag von Versailles 1919 dem Deutschen Reich auferlegte. Also völlig irreal. Ich überlegte, welchen Vorschlag ich als verantwortlicher Finanzminister von Griechenland in dieser Situation machen würde. Die Antwort war ganz klar. Bedienung von Zins und Tilgung bis auf Weiteres suspendieren und ganz ohne Kredit weitermachen. Mangels Verschuldungsmöglichkeit würde dann mindestens der Ausgleich des Primärdefizits quasi automatisch erzwungen werden. Die Haushaltssituation in Griechenland war mit konventionellen Mitteln nicht mehr zu retten. Wer das versprach, und zu meinem Erstaunen versprachen die griechischen Politiker eben dies, kannte entweder die Zahlen nicht oder er verstand sie nicht. Oder er wollte darauf hinaus, dass andere für den Schlamassel zahlten. Die verantwortlichen Politiker in Griechenland hatten offenbar die Verantwortung für ihre Volkswirtschaft und ihren Staatshaushalt aufgegeben. Oder sie hatten sie, was wahrscheinlicher ist, nie übernommen. Die Fleischtöpfe der EU sowie die Bonität und die niedrigen Zinsen, die der Euro brachte, hatten zu einer 10 Jahre währenden riesigen Verschwendungsparty geführt. Natürlich waren die Politiker nicht alleine schuld. Es war die ganze Gesellschaft. Auf die Dauer wählt jedes Volk jene Politiker, deren Mentalität es versteht und von denen es sich am ehesten repräsentiert fühlt. Ich erinnerte mich an meine erste Griechenlandreise im Februar 1965. Griechenland war noch Königreich. Es war kurz vor der Militärdiktatur. Ich fuhr mit dem Bus und übernachtete meist in Privatquartieren. So kam ich mit vielen Menschen in Kontakt. Auf dem Peloponnes, auf der Fahrt von Olympia nach Larissa, kam ich mit einem Mann in den 30ern ins Gespräch. Er war Sekretär der Sozialistischen Partei in einem kleinen Städtchen, wo er zugestiegen war. Wir sprachen über Politik. Ich fragte ihn, wovon er lebe, ob ihm die Partei ein Gehalt zahle. Er sah mich erstaunt an. Nein, er lebe von dem, was ihm die Leute gäben. Welche Leute? Und weshalb gäben sie ihm etwas? Nun, sie gäben ihm etwas, weil er ihnen bei ihren Problemen helfe. Ich fand das interessant. Der junge Mann war elegant angezogen, ganz anders als die Menschen, die ich sonst in den Dörfern und Kleinstädten sah. Es steht zu fürchten, dass sich in den letzten 50 Jahren in Bezug auf diese Strukturen wenig geändert hat.